Kapitel 06. Reaktionen der Leser. Die ersten Ausgaben dieses Buches brachten interessante Reaktionen. Viele begrüßten es als neuen Beitrag zum Verständnis des Marxismus und gaben mir wertvolle Hinweise auf neues Material. Eine Persönlichkeit des religiösen Lebens in Holland widmete mehrere Spalten ihrer theologischen Zeitschrift der Bagatellisierung meiner Ergebnisse. Es heißt dort, Marx mag vielleicht an schwarzer Magie teilgenommen haben, aber das hat nicht viel zu sagen. Alle Menschen sind Sünder, und alle haben böse Gedanken. Das braucht uns nicht zu beunruhigen. Es stimmt zwar, dass alle Menschen Sünder sind, nicht alle aber sind Verbrecher. Alle Menschen sind Sünder, aber manche sind Mörder, und manche sind gerechte Richter, die diese zu verurteilen haben. Die Verbrechen des Kommunismus sind damit nicht vergleichbar. Welches andere politische System hat je 60 Millionen Menschen in einem halben Jahrhundert umgebracht, wie die Sowjets? Weitere 60 Millionen wurden in Rotchina umgebracht, einige Schätzungen liegen noch viel höher. Es gibt verschiedene Grade der Sündhaftigkeit und Kriminalität. Das Ausmaß des Verbrechens ist ein Gradmesser des satanischen Einflusses auf den Begründer des modernen Kommunismus. Die Sünden des Marxismus übersteigen ebenso wie die des Nazismus das gewöhnliche Maß. Sie sind in der Tat satanisch. Ich erhielt auch Briefe von Satanisten, die ihre Religion in Schutz nahmen. Einer schrieb: Zur Verteidigung des Satanismus ist nur die Bibel nötig. Denken Sie doch an die vielen tausend Menschen, die wohlgemerkt nach Gottes eigenem Bild geschaffen und dann von Feuer und Schwefel, Sodom und Gomorra, vernichtet wurden, an die todbringende Mischung von Plagen und, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, an das Ertränken der Erdbevölkerung mit Ausnahme Noahs und seiner Familie. Alle diese Verwüstungen verursachte ein gnädiger Gott, Herr Jehova. Was hätte ein gnadenloser Gott denn mehr tun können? Aber in der ganzen Bibel steht nichts von auch nur einem einzigen Tod, den Satan verschuldet hat. Also lasst uns das Wort um Satan willen hören. Dieser Satanist hat die Bibel nicht genau gelesen. Der Tod kam durch die Arglist Satans in die Welt, als er Eva zur Sünde verführte. Dieser Satanist hat auch seinen Schluss zu früh gezogen. Gott ist mit seiner Schöpfung noch nicht am Ende. Jedes Gemälde ist am Anfang sinnlos, ein hässliches Gemisch aus verschiedenfarbigen Linien und Punkten. Leonardo da Vinci brauchte 20 Jahre, um daraus seine Mona Lisa zu malen. Gott erschafft auch im Laufe der Zeit. Er formt Wesen und zerstört sie wieder, um ihnen neue Formen zu geben. Der Same, der weder Schönheit noch Duft besitzt, stirbt als Same, um eine schöne, duftende Blume zu werden. Raupen müssen als solche sterben, um herrliche Schmetterlinge zu werden. Gott lässt es zu, dass Menschen durch das Läuterende Feuer des Leidens und des Todes gehen. Das Endstadium der Schöpfung wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein, in denen Gerechtigkeit herrscht. Dann werden die Anhänger Satans eine Ewigkeit der Reue leiden müssen. Jesus erduldete Schläge und Kreuzigung. Wer jedoch Gott kennenlernen will, muss über das Grab Jesu hinaus auf die Auferstehung und Himmelfahrt blicken. Im Gegensatz dazu führten die Feinde Jesu, die seinen Tod im Schilde führten, ihr Volk und ihren Tempel in die Zerstörung und verloren ihre Seelen. Unser Kritiker wollte Gott mit dem Verstand begreifen, der ist für ein Geschöpf aber nicht das richtige Instrument. Gott kann nur mit einem gläubigen Herzen erfasst werden. Ein Jamaikaner stellte die Frage, ob Amerika, das sein Land ausbeute, nicht ebenso satanisch sei wie Marx. Das ist es nicht. Die Amerikaner sind Sünder wie alle Menschen. In Amerika gibt es eine kleine Gruppe von Teufelsanbetern. Doch die amerikanische Nation als solche dient nicht dem Teufel. In Naukai Religia, dem wichtigsten atheistischen Magazin von Moskau, ist ein langer Artikel von zwei Philosophen enthalten. Sie schreiben, die größten Footballspieler könnten Wurmbrand um sein Temperament beneiden. Sein Geschrei ist wüst. Dieser Kämpfer ruft nach einem Kreuzzug gegen den Sozialismus, den er eine Ausgeburt Satans nennt. Er war in Rumänien im Gefängnis, weil er religiöse Schriften verteilt hatte, die zum Aufstand gegen die Regierung aufriefen. Zu diesem Artikel sind zwei Dinge zu bemerken: erstens, dass ich für mein Buch War Karl Marx ein Satanist? Ein teuflischer Pastor genannt werde, obwohl die Verfasser nicht eine einzige Tatsache zur Widerlegung der Dokumentation vorlegen konnten, die auf die Verbindung von Marx zu einer satanistischen Sekte hinweist. Zweitens werden in diesem Artikel christliche Persönlichkeiten, sogar Antikommunisten, gelobt, die gegen mich Stellung bezogen haben. Sie mögen selbst Gegner des Kommunismus sein, aber solange sie sich gegen Wurmbrand stellen, finden sie in Moskau Anerkennung. Einen bemerkenswerten Brief erhielt ich von einem Nigerianer, der 20 Jahre lang Gewerkschaftsführer gewesen war. Meine Schriften verhalfen ihm zu der Einsicht, dass er von Satan fehlgeleitet worden war. Er ist Christ geworden. An alle Marxisten: nun wende ich mich an die einfachen Marxisten, ihr seid nicht von dem Geist angetrieben, der Hess, Marx und Engels lenkte. Ihr liebt die Menschheit wirklich, ihr achtet sie und glaubt fest daran, dass ihr zu einer Armee gehört, die für das umfassende Gute kämpft. Ihr wollt nicht das Werkzeug einer üblen satanistischen Sekte sein. Für euch mag dieses Buch von Nutzen sein. Der satanische Marxismus verbreitet eine materialistische Philosophie, die seine Anhänger gegenüber geistlichen Realitäten blind macht. Es gibt mehr als Materie. Es existiert eine Welt des Geistes, der Wahrheit, der Schönheit und der Ideale. Es gibt aber auch eine Welt böser Geister. Ihr Haupt ist der Satan. Er fiel durch seinen Stolz vom Himmel und zog eine Schar von Engeln mit sich hinab. Dann verführte er die Vorfahren der Menschheit. Seit dem Sündenfall hat er seine Täuschung nicht nur fortgesetzt, sondern sie mit allem Möglichen verstärkt, bis es so weit kam, dass die herrliche Schöpfung Gottes von Weltkriegen, blutigen Revolutionen und Gegenrevolutionen, Diktaturen, Ausbeutung und allen Arten des Rassismus, falschen Religionen, Agnostizismus und Atheismus, Verbrechen und Betrug, Treulosigkeit in Liebe und Freundschaft, zerbrochenen Ehen und rebellischen Kindern verwüstet wird. Die Menschheit hat Gott aus dem Blickfeld verloren. Aber was ist dann in diese Blickfeld gerückt? Ist es etwas Besseres? Der Mensch braucht ganz einfach die Religion. Es liegt in seiner Natur, jemand oder etwas zu beten. Gehört er nicht einer gottesfürchtigen Religion an, so ist er Anhänger der Religion Satans und wird immer diejenigen verfolgen, die seinem Gott nicht dienen. Wahrscheinlich sind oder waren nur wenige Spitzenfunktionäre des Kommunismus bewusst Satanisten, aber es gibt einen unbewussten Satanismus, so wie es auch Menschen gibt, die im Grunde Christen sind, ohne zu wissen, dass ihre Religion die Religion Christi ist. Ein Mensch kann unbewusst Satanist sein, ohne dass er jemals vom Bestehen einer derartigen Religion gehört hat. Er gehört ihr an, wenn er die Vorstellung von einem Gott und den Namen Christi hasst, wenn er so lebt, als sei er nur Materie, und wenn er religiöse und moralische Prinzipien ablehnt. Diejenigen, die sich mit dem Okkultismus abgeben, gehören zu derselben Kategorie. In Frankfurt am Main gehen mehr Leute sonntags zu spiritistischen Zusammenkünften, bei denen die Toten angerufen werden, als in den Gottesdienst. Es gibt beispielsweise bekannte satanistische Gemeinden in München und Düsseldorf. In Frankreich, Großbritannien, den USA und anderen Ländern gibt es viele solcher Gemeinden. In Großbritannien gibt es 35000 praktizierende Hexen. Amerikanische Universitäten und sogar Highschools bieten Kurse in Hexerei, Astrologie, Voodoo-Kult, Zauberei und Parapsychologie an. In Frankreich werden jährlich 4000 schwarze Messen gehalten. Menschen mögen sich von Gott abwenden. Aber Gott hat sich nie von seinen Geschöpfen abgewandt. Er schickte seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus in die Welt. Die menschgewordene Liebe und Barmherzigkeit lebte auf Erden das Leben eines armen jüdischen Kindes, dann das eines einfachen Zimmermanns und schließlich das Leben eines Lehrers der Gerechtigkeit. Der zertretene Mensch kann sich nicht selbst erretten, ebenso wenig wie sich ein Ertrinkender selbst aus dem Wasser ziehen kann. So nahm Jesus voller Verständnis für unsere inneren Konflikte all unsere Sünden auf sich, auch die Sünde von Marx und seinen Anhängern, und trug die Strafe für das, was wir getan haben. Er nahm unsere Schuld auf sich, indem er an einem Kreuz auf Golgatha starb, nachdem er schwerste Demütigungen und Todesqualen erlitten hatte. Wir haben sein Wort, dass derjenige, der seinen Glauben auf ihn setzt, Vergebung erhält und im ewigen Paradies mit ihm leben wird. Sogar notorische Marxisten können gerettet werden. Zwei sowjetische Nobelpreisträger Pestanek und Solzhenitsyn haben ihren Glauben an Christus bekannt, nachdem sie die extremen Verbrechen beschrieben hatten, zu denen der satanische Marxismus führt. Svetlana Aliluja, die Tochter Stalins, des schlimmsten marxistischen Massenmörders, wurde ebenfalls Christin. Wir sollten nicht vergessen, dass es Marx ideal war, selbst in den Abgrund der Hölle hinabzusteigen und die ganze Menschheit mit sich zu reißen. Wir wollen ihm nicht auf diesem verderblichen Pfad folgen, sondern lieber Christus, der uns zu den Höhen des Lichts, der Weisheit und Liebe, in den Himmel unbeschreiblicher Herrlichkeit führt. Die große Kluft, es ist offensichtlich unsinnig, Jesus mit Marx zu vergleichen. Jesus ist nicht größer und auch nicht besser als Marx. Er gehört einer völlig anderen Welt an. Marx war ein Mensch und wahrscheinlich ein Verehrer des Bösen. Jesus ist Gott, der sich auf die Ebene des Menschen begab, mit dem Willen, ihn zu retten. Marx wollte ein menschliches Paradies. Als die Sowjets dieses Paradies schaffen wollten, kam es zu einem Inferno. Das Königreich Jesu ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Königreich der Liebe, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Er ruft allen, auch den Marxisten und Satanisten, zu: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11, 28. Glaubt an ihn, und ihr werdet in seinem himmlischen Paradies ewiges Leben haben. Es gibt keine Möglichkeit der Verständigung zwischen Christentum und Marxismus, wie es auch keine Verständigung zwischen Gott und dem Teufel geben kann. Jesus kam, um die Werke des Bösen zu zerstören, 1. Johannes 3, 8. In seiner Nachfolge versuchen Christen, den Marxismus zu zerstören, aber dabei den einzelnen Marxisten zu lieben und ihn für Christus zu gewinnen. Manche behaupten von sich, Marxist und Christ zu sein. Sie sind einem Irrtum verfallen oder versuchen etwas vorzutäuschen. Man kann ebenso wenig ein marxistischer Christ sein wie ein den Teufel verehrender Christ. Im Laufe der Zeit haben sich die satanischen Ziele des Marxismus kein bisschen geändert. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch schreibt in seinem Buch Atheismus im Christentum, die Verführung des ersten menschlichen Paares durch die Schlange eröffnet den Weg zur Erlösung für den Menschen. So wird der Mensch langsam zum Gott, es ist der Weg der Auflehnung. Die Priesterschaft und die Besitzenden haben diese Wahrheit unterdrückt. Die Ursünde besteht in der Tatsache, dass der Mensch nicht wie Gott sein will. Der Mensch muss die Macht erobern. Die Theologie der Revolution will, dass der Mensch die Macht von Gott erobert. Die Welt muss nach dem Bilde des Menschen verändert werden. Es sollte überhaupt keinen Himmel geben. Der Glaube an einen persönlichen Gott ist der Sündenfall, der wieder gut gemacht werden muss. Zwischen Christentum und Kommunismus liegt eine Kluft, die nur in eine Richtung überbrückt werden kann: die Marxisten müssen ihren teuflisch inspirierten Lehrer aufgeben, ihre Sünden bereuen und Nachfolger Christi werden. Ihnen dabei zu helfen, war das Hauptziel dieser Arbeit. Marxisten sorgen sich um soziale und politische Probleme. Aber diese wird man außerhalb der Lehre des Marxismus lösen müssen. Denn für Marx war der Sozialismus nur ein Vorwand. Sein Ziel war der teuflische Plan, die Menschheit für immer und ewig zu verderben. Christus dagegen wünscht unsere ewige Erlösung. Im Kampf des Christentums gegen den Kommunismus kämpfen die Gläubigen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, Epheser 6, 12. Wir wählen hier nicht zwischen abstraktem Gutem und abstraktem Bösem, sondern zwischen Gott und Satan. Marx glaubte an Gott und hasste ihn. Er glaubte auch an Satan und verehrte ihn bis ins hohe Alter, wie oben beschrieben. Der Durchschnittsmarxist und die Sympathisanten des Marxismus sollten Marx nicht in diese geistliche Verwirrung folgen. Verwerfen wir den bourgeoisen Marx, den Träger der Finsternis, und Engels, den Fabrikbesitzer und daher nach marxistischem Dogma Ausbeuter. Wählen wir stattdessen das Licht der Welt und den ersten Wohltäter der Menschheit, Jesus, den Arbeiter, den Zimmermann. Proletarier aller Länder, vergebt mir. Es ist schlimm genug, dass der marxistische Satanismus die Welt verwüstet. Dass er auch in hohe Kreise in der Kirche vorgedrungen ist, ist unvorstellbar. Dennoch ist dies der Fall. Hier nur ein Beispiel: der verstorbene Papst Johannes Pauli lobte Giuseppe Carducci, einen italienischen Universitätsprofessor, als ein Vorbild eines guten Lehrers für die Jugend. Wer ist der Mann, der von keinem Geringeren als dem Papst empfohlen wurde? Carducci wurde durch seine Hymne an Satan bekannt, die folgendermaßen beginnt: Mein begeisterter Vers ist für dich bestimmt. Ich rufe dich an, Satan, König des Festes. Sie schließt mit: In Heiligkeit sollen Weihrauch und Schwüre zu dir, Satan, aufsteigen. Du hast Jehova besiegt, den Gott der Priester. Es wäre falsch von mir gewesen zu schweigen. Zum katholischen Priester Wernfried van Straten sagte im Jahre 1949 ein sowjetischer General: Wir sind Satans Elite, sie aber, sind sie Gottes Elite. Wir haben in diesem Buch gelesen, wie weit Teufelsanbeter gehen. Möge ihre Hingabe an das Böse für uns ein Ansporn sein, dass wir uns wie Gottes Auserwählte verhalten. Während der Unruhen in Polen im Jahre 1982 waren spöttische Inschriften an den Wänden zu lesen. Marx sagte: Proletarier aller Länder, vergebt mir, anstelle des üblichen Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Mich schauderte, als ich diese Worte las. Man sagt von Engels, dass er vor seinem Tod bereute. Von Marx wurde nichts derartiges bekannt, das bedeutet, dass er sich der Hölle überantwortet hat. Im Jahre 1983 begingen viele seinen 100. Todestag. Hat er vielleicht in der Hölle ebenfalls seinen Todestag feierlich begangen? Während ich dieses Buch schrieb, verbrachte ich viele schlaflose Nächte im Gedanken daran, was Marx wohl in der Hölle angesichts der Ströme von Tränen und Blut erdulden muss, die er hervorgerufen hat. Jesus erzählte eine Geschichte über einen reichen Mann im ewigen Feuer, der nur einen brennenden Wunsch äußerte, dass man seine Brüder warnte, damit sie nicht am selben Ort der Qualen enden müssten. Hat auch Marx diesen Wunsch, dass man seine Anhänger davor warnt, in seine Fußstapfen zu treten, die in die Verdammnis führen? Haben die Polen recht, wenn sie Marx die Worte in den Mund legen, vergebt mir. Schreit er tatsächlich aus dem Feuer heraus und ich glaube dies wirklich im tiefsten Herzen, so bitte ich dich, dass du jemanden sendest zu meinem Haus, denn ich habe noch viele Genossen, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual, Lukas 16, 27 bis 28. Die sowjetischen Kommunisten begingen großes Unrecht an ihrer Sache, indem sie sich von Stalin lossagten, der ein Volksheld geworden war. Man kann nur Spekulationen darüber anstellen, warum sie eine solche Umkehrung der Politik zuließen, denn es lag sicher nicht in ihrem Interesse, den Leichnam Stalins aus dem Mausoleum zu entfernen. Ebenso schadeten die chinesischen Kommunisten ihrer eigenen Sache, indem sie sich von Mao lossagten und seine Frau ins Gefängnis brachten. Vielleicht haben die sowjetischen und chinesischen Kommunistenführer im tiefsten Innern ihrer Seelen gespürt, was heute der brennendste Wunsch ihrer früheren Idole ist, die zu spät bereuen, was sie getan und gelehrt haben. Was mich betrifft, ich liebe jeden Menschen, auch wenn er Marxist oder Satanist ist. Wenn Marx, Engels und Moses Hess heute noch lebten, wäre mein sinnlichster Wunsch, sie zu Jesus Christus zu bringen, der allein die Antwort auf die Leiden der Menschen und das Heilmittel für seine Sünden hat. Und nun mein Wunsch an die Leser dieses Buches. Ihr habt mich durch die schrecklichen Seiten dieses Buches begleitet. Nun rate ich euch dringend zu prüfen, wem ihr nachfolgt, bevor es zu spät ist. Verlasst Satan und seine üblen Horden. Die Geschichte beweist, dass er niemals treu zu seiner eigenen Gefolgschaft hält. Wählt deshalb das Leben und die Liebe, die Hoffnung und den Himmel. Marxisten und Proletarier aller Länder, versammelt euch um Jesus Christus. Anhang: Die marxistische christliche Theologie. Ernesto Cardanel ist ein katholischer Priester und gleichzeitig ein erklärter Kommunist und Mitglied der kommunistischen Regierung von Nicaragua. Er ist einer der bekanntesten Vertreter der sogenannten Theologie der Befreiung, die es sowohl im Katholizismus als auch im Protestantismus gibt und die versucht, das Christentum mit dem Kommunismus zu vermengen. Hier stelle ich ein paar Auszüge aus seinem Buch Die Stunde Null vor: Eine Welt des vollkommenen Kommunismus ist das Reich Gottes auf Erden. Beides ist für mich dasselbe. In Wirklichkeit bin ich durch das Evangelium zur Revolution gekommen, also nicht durch Karl Marx, sondern durch Christus. Das Evangelium hat mich zum Marxisten gemacht. Meine Berufung ist die eines Dichters und Propheten. Castro sagte mir, dass die Eigenschaften eines guten Revolutionärs auch die Eigenschaften eines guten Priesters sind. Vergessen wir nicht, dass die ersten Christen die besten Christen waren, nämlich Revolutionäre und Subversive Christen. Auch der Marxismus ist eine Frucht des Christentums. Ohne das Christentum wäre der Marxismus nicht möglich, Marx wäre ohne die Propheten des Alten Testaments nicht denkbar. Mit der Veränderung des Produktionssystems kann man den neuen Menschen des Evangeliums endgültig schaffen. Der mexikanische Jesuit José Miranda sagt in seinem Buch, Marx und die Bibel, dass die 10 Gebote marxistisch seien, selbst das erste Gebot, Gott zu lieben. Jehova über alle Dinge zu lieben, bedeutet für ihn die Liebe zur Gerechtigkeit. Wenn die Kirche jemals etwas anderes behauptet hat, so ist das eine Ungeheuerlichkeit. Ich glaube, dass auch die Kommunisten zur Kirche gehören. Ich glaube, die wirkliche Kirche Christi schließt viele ein, die sich nicht selbst als Christen verstehen, selbst jene, die sich als Atheisten fühlen. Viele von ihnen gehören eher zur Kirche als manche, die in der römischen Kurie sitzen. Seit Konstantin hat sich die Kirche immer mit dem Kapital ins Bett gelegt. Wenn Christen und Marxisten gegenseitig ihre Schriften lesen würden, gäbe es heute keine Konflikte zwischen Christen und Sozialisten. Mir scheint, dass die Arbeiter, Priester und Revolutionäre die fortschrittlichste Gruppe der Kirche unmittelbar vom Heiligen Geist inspiriert sind. Für mich ist der Gott der Bibel auch der Gott des Marxismus-Leninismus. Der Apostel Johannes sagt, Gott, den niemand gesehen hat. Und die Aussage, die die atheistischen Marxisten machen, scheint der des heiligen Johannes sehr ähnlich zu sein, Gott, den niemand gesehen hat. Ein anderer Autor zitiert Cardanel wie folgt, ich bin vor allem anderen ein Revolutionär und kämpfe als solcher für ein sozialistisches Land, das sich gerade im Stadium einer Diktatur des Proletariats befindet, in dem es sich gewiss nicht schwach gegenüber den Feinden des Vaterlandes zeigen kann, nicht einmal in Augenblicken, wenn man an den Punkt kommt, an dem man Menschen zu diesem Zweck hinrichten muss. Es ist wohl leicht ersichtlich, dass ein Mann, der so denkt, keine Schwierigkeit darin findet, das Regime in Kuba als ein Modell der Freiheit anzupreisen. Die Befreiungstheologie ist kein isoliertes Phänomen. Sie ist das Nebenprodukt einer allgemeinen Tendenz zur Verschmelzung von Marxismus und Christentum, diese wird auch in verschiedenen Formen des Kompromisses in Politik, Kunst, Wirtschaft und so weiter deutlich. Zwei Juden komponierten das Musical The Mass für die Einweihung des John F. Kennedy Zentrums für darstellende Kunst im Jahre 1971 in Washington. Inmitten des Kyrie Eleison, Gloria und Credo heult eine Gruppe von Sängern und Tänzern ihre Zweifel heraus, Gott machte uns zum Chef, Gott gab uns das Kreuz. Wir machten es zum Schwert, um das Wort Gottes zu verbreiten. Wir benutzen seine heiligen Ratschlüsse, um zu tun, was immer wir wollen. Yeah. Gib uns Frieden, den wir nicht ständig brechen. Gib uns etwas, oder wir nehmen es einfach. Wir haben genug von deinem himmlischen Schweigen, und wir erreichen Taten nur durch Gewalt. Die anwesenden christlichen Multimillionäre jubelten. Ihre Frauen, die mit geschlitzten Rücken und dekolletierten Oberteilen ausgestattet und mit Juwelen und Pelzen behängt waren, fielen in den Applaus ein. Diese Musik gehört nun zum allgemeinen Standardrepertoire. Ich kann Männer wie den Priester K. Daniel verstehen. Es gibt einen Kern von Wahrheit in dem von ihm ausgedrückten Gefühl der Solidarität mit den Kommunisten, die ihm als Vorkämpfer der Sache der Armen erscheinen, welche dem Herzen des Christen stets nahe sind. Hiob wird in der Bibel ein rechtschaffener Mann genannt. Er beschreibt seinen dubiosen Freunden seinen Lebenszweck: Ich errettete den Armen, der da schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Ich war ein Vater der Armen, und der Sache des Unbekannten nahm ich mich an. Ich zerbrach die Kinnbacken des Ungerechten und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Hiob 29, 12, 16, 17. Diese Worte könnten von jedem Revolutionär stammen. Hiob fährt fort: Ich weinte ja über die harte Zeit, und meine Seele grämte sich über das Elend. 30, 25. Hab ich missachtet das Recht meines Knechts oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wider mich hatten, was wollte ich tun, wenn Gott sich erhebt? 31, 13 bis 14. Wahre Gläubige haben schon immer so empfunden. Die Behauptung Kardinals, dass die Kirche sich immer mit dem Staat ins Bett gelegt habe, ist unwahr. Der Sezessionskrieg in den USA, der zur Abschaffung der Sklaverei führte, war stark beeinflusst von einem Buch einer christlichen Dame, Harriet Beecher Stowe, der Verfasserin von Onkel Toms Hütte. Sie sagte lediglich: Der Herr hat es geschrieben. Bei einer Kommunion hatte sie die Vision eines alten Sklaven, der von einem weißen Rohling zu Tode geprügelt wurde. Dies wurde die Episode von Onkel Toms Prügelstrafe. Das Buch war eine Dynamitstange in den Fundamenten der Sklaverei, die endlich verschwinden musste. Charles Spurgeon, der größte baptistische Prediger des letzten Jahrhunderts, war ein ebenso erbitterter Kämpfer gegen die Sklaverei. Er schrieb: Wenn die Sklaverei nicht falsch ist, dann ist nichts falsch. Wilberforce, ein Christ und Kapitalist, sorgte lange vor dem amerikanischen Bürgerkrieg dafür, dass im britischen Empire die Sklaverei abgeschafft wurde. Lincoln, ebenfalls Christ, erließ die Bürgerrechtserklärung, durch die die Sklaven seines Landes befreit wurden. Die Theologie der Befreiung, welche diese Tatsachen ignoriert, ist in der Dritten Welt weit verbreitet. Ihre Theoretiker können sich nur wegen der momentan vorherrschenden wirren Denkweise in der Kirche Christen nennen. Nach katholischen Grundsätzen hätten diese Theologen schon längst aus der Kirche ausgestoßen werden müssen. Nach dem Dekret des Heiligen Stuhls vom 28. Juli 1949 werden folgende Kategorien von Katholiken exkommuniziert: Alle, die der kommunistischen Partei angehören, alle, die für diese auf irgendeine Weise Propaganda betreiben, alle, die für sie und ihre Kandidaten stimmen, alle, die für die kommunistische Presse schreiben, diese lesen oder verbreiten, alle, die in einer kommunistischen Organisation bleiben, alle, die sich zur materialistischen und antichristlichen Lehre des atheistischen Kommunismus bekennen, alle, die diese verteidigen und verbreiten. Diese Bestrafung gilt auch für Parteien, die mit dem Kommunismus gemeinsame Sache machen. Die revolutionären Theologen gehören also nur formal zur katholischen Kirche, sie haben jedoch einen großen Einfluss unter den Gläubigen. In den orthodoxen Kirchen gibt es ebenfalls eine Tendenz, die geistigen Energien, welche die Religion erweckt und kanalisiert, zum Vorteil des Kommunismus auszunutzen. Dies wird auch der Zweck eines ökumenischen Konzils, des 8., sein, für das die sowjetischen und rumänischen orthodoxen Amtskirchen gerade die Vorbereitungen treffen. Das Hauptziel dabei wird sein, ein irdisches Paradies zu proklamieren. Dabei wird der Kommunismus mit diesem Paradies und der Kapitalismus mit dem Feind dieses Paradieses gleichgesetzt. Die Kirche wartet nicht länger auf das Erscheinen Jesu in den Wolken des Himmels. Der Triumph des Kommunismus wird mit seiner Ankunft gleichgesetzt werden. Diese Vorstellung liefert die Erklärung, warum die gotthassenden kommunistischen Regierungen von Rumänien, der Tschechoslowakei und anderen kommunistischen Ländern dem Klerus Gehälter zahlen. Es muss hier gesagt werden, dass es auch zwischen Katholiken und Orthodoxen gegenläufige Tendenzen gibt. Glücklicherweise gibt es Bischöfe, die ein Abgleiten in irdisches Streben fürchten und dafür ein tieferes geistliches Leben suchen. Was die Protestanten angeht, So erklärte Richard Ahrens in Anhörungen vor dem US-Kongressausschuss über unamerikanische Umtriebe am 26. Oktober 1966 als Hauptberater des Ausschusses: Bis heute haben wir in der Führung des Nationalen Kirchenrates über 100 führende Personen gefunden, die entweder eine Vergangenheit in einer kommunistischen Frontorganisation hatten oder Dienste für kommunistische Angelegenheiten geleistet haben. Die Gesamtzahl der relevanten Verbindungen dieser Führung geht in die Tausende. Der Weltkirchenrat hat kommunistische Guerillas in Afrika jahrelang unterstützt. Der Katholik Gustavo Gutierrez schrieb in die Theologie der Befreiung: Die Kirche muss sich inmitten der revolutionären Entwicklung breitmachen. Die lutherische Theologin Dorothee Solle, Gründerin der Christen für den Sozialismus, schrieb: Wir stehen am Anfang eines neuen Kapitels in der Geschichte des Christentums. Es wird nicht ohne Karl Marx geschrieben werden. Dies sind die offenen und unbestrittenen Tatsachen zu dem, was in der Kirche weltweit vorgeht. Perfekter Kommunismus, das Reich Gottes auf Erden. Karl Daniel sagt: Kommunismus und das Reich Gottes sind für mich dasselbe. Das Wort Kommunismus selbst sagt wenig aus. Man versteht darunter nur ein Wirtschaftssystem, in dem jedermann nach seinen Fähigkeiten arbeitet und nach seinen Bedürfnissen Güter erhält. Es wird keinen Staat mehr geben, keine Aufteilung der Welt in Länder, keine Gesellschaftsklassen, denn die Produktionsmittel werden der ganzen Menschheit gehören. Angenommen, dies könnte erreicht werden, wo ist dann Gott in diesem Bild? Warum sollte dies gleichgesetzt werden mit dem Reich Gottes? Eine Gesellschaft von Ungläubigen, selbst von Menschen, die Gott hassen und verschmähen, könnte freiwillig oder unfreiwillig in einem solchen Staat leben. Die Schrift sagt: Wenn das Reich des Herrn ist, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden, Psalm 22, 28. Das Reich Gottes wird keine Gesellschaft ohne Staat sein. Das Volk der Heiligen des Höchsten wird es beherrschen, Daniel 7, 27. Dieses Reich wird nicht von einer politischen Partei geschaffen, sondern Jesus, des Menschensohn, wird kommen in sein Reich, Matthäus 16, 28. Offensichtlich wird es keines der Übel mehr geben, die die Gesellschaft heute plagen, wie Krieg, Hungersnot, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rassismus und so weiter. Das Reich Gottes wird ein Reich der Rechtschaffenheit sein, ein Reich des Friedens, der Liebe, der Freude und des Rechts, seine eigene Wohnstadt und einen Garten zu haben, Johannes 14, 2. Pater Karl Daniel, der versichert, dass er ein Prophet sei, muss wissen, was sein biblischer Vorgänger Micha sagte: In den letzten Tagen, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, 4, 1, 4. Der Prophet Jesaja macht dies noch einmal ganz deutlich: Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse, 65, 22. Demzufolge vertritt die Schrift die Idee des Privateigentums. Wie würde der perfekte Kommunismus in der Realität aussehen? Die vom Menschen erlebte Perfektion ist letztlich das Ergebnis jahrelanger Übung auf dem Gebiet des Sports, in der Musik, beim Maschinenschreiben oder bei Fertigkeiten jeglicher Art. Ein Violinist perfektioniert seine Spielkunst in einem Beethoven-Konzert, indem er sein Instrument übt. Ein Baseballwerfer kommt zum Erfolg, indem er seinen Ballwurf und seine Technik in intensiver Anstrengung verbessert. Ein Flötenspieler, der seine Kunst übt, wird nicht automatisch ein Fußballstar. Der perfekte Kommunismus, der als wirtschaftliche Befreiung, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit beschrieben wird, kann nur durch Übung in diesen Disziplinen innerhalb der Gesellschaft erreicht werden, der er zugutekommen soll. Die Kommunisten haben fast 70 Jahre lang hunderte Millionen Menschen eingesperrt, gefoltert und terrorisiert. Wie könnte diese Übung zu einer gerechten, sanftmütigen und liebenden Gesellschaft führen? Der christliche Kommunismus ist ein utopischer Albtraum. Die Theologie der Revolution ist eine offenkundige Absurdität, ein Widerspruch in sich selbstständig. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Bel? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? 2. Korinther 6, 14-15: Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, hat Jesus gesagt. Wähle heute noch, wem du dienen willst. Buchrückseite. Der Marxismus beherrschte mehr als ein Drittel der Menschheit. Der Autor führt in diesem Buch den Beweis, dass die geschichtlichen Urheber und Träger dieser Bewegung heimliche Teufelsverehrer waren, die bewusst satanische Mächte benutzten. Die damalige Ostberliner Lehrerzeitung beschrieb unter der Überschrift Der Mörder von Marx dieses Buch als das am breitesten angelegte, provokativste und schändlichste Werk, das je gegen Marx geschrieben wurde.